Ein Riesenplakat an einer Häuserwand in der Oranienstraße Berlin-Kreuzberg. Eine provisorische, aber dauerhafte Gedenkstätte am Tatort gegenüber dem Krankenhaus Neukölln. Mahnwachen, Veranstaltungen, Presseerklärungen. Nichts ist vergessen im Zusammenhang mit dem Mord an Burak Bektaş vor 3 Jahren. Burak war abends mit 4 Freunden unterwegs. Die Jungs lassen sich treiben, treffen diesen und jenen, quatschen. Dann in der Nacht begegnen sie dem Mörder. Er hat seine Waffe gehoben und hat auf uns geschossen einfach. Ich weiß nur, wie er stand, irgendwie vor mir. Ich habe immer nur dieses Bild, dieses Bam. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er gezielt einen treffen wollte. Ich hatte eher das Gefühl, dass er einfach blind auf die Gruppe losgeschossen hat. Nachdem er Burak tödlich und 2 seiner Freunde lebensgefährdend getroffen hat, verschwindet der Täter wieder in der Nacht. Ohne ein Wort zu sagen, geht er davon. Trotz intensiver Fahndung gibt es von ihm seitdem keine Spur. Mehmet Daimagüler, Anwalt der Familie Bektaş, sieht bei diesem Fall durchaus Parallelen zum NSU-Komplex. Es war mysteriös bis zum Auffliegen der Zelle. Es war bei den Taten eine Kaltblütigkeit zu beobachten. Die Opfer wurden, ohne dass es vorher eine Kommunikation gab, zwischen Opfer und Täter praktisch hingerichtet. Und das sind Parallelen, die ich hier auch sehe. Daimagüler muss es wissen. Er vertritt beim Münchner Prozess zusammen mit anderen die Nebenklage. Festlegen auf eine bestimmte Tätertheorie will er sich dennoch nicht. Ich sage nicht, dass es Nazis waren. Ich würde sowas nie behaupten, weil ich es nicht weiß. Aber was ich weiß ist, dass wir stärker in diese Richtung auch ermitteln müssen, weil wir eben eine mörderische Neonazi-Szene haben. Der Berliner Mordkommission macht er dabei keine Vorwürfe. Die Beamten seien auch persönlich sehr engagiert. Aber der Sicherheitsapparat insgesamt, inklusive Staatsanwaltschaft, denkt seiner Meinung nach zu beschränkt. Ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass rechte Morde eben nicht zwangsläufig lokal geschehen. Sprich, dass die Täter nicht unbedingt aus Berlin oder Brandenburg stammen müssen, sondern auch aus Baden-Württemberg sein könnten oder aus Hamburg. Um einem solchen Verdacht nachgehen zu können, braucht es aber konkrete Hinweise, heißt es aus Sicherheitskreisen. Und die fehlen nach wie vor. Rechtsanwalt Daimagüler lässt das nicht gelten. Es bleiben am Ende des Tages nur 2 Möglichkeiten. Entweder fremdenfeindlich oder es war ein Psychopath. Deswegen müsse der Rechtsstaat alle seine Möglichkeiten ausschöpfen und zum Beispiel den Berliner Mord mit den Mordtaten bundesweit vergleichen. Jedenfalls, solange der Mörder nicht gefunden ist, hat die Familie Bektaş keine Chance, ihr Trauma zu verarbeiten. Es ist ja nicht nur so, dass dieser junge Mensch um sein Leben betrogen wurde. Es ist nicht nur so, dass seine Freunde schwer verletzt wurden, sondern eine Familie ist in ihrem Kern zerstört eigentlich. Besonders bei Buraks Mutter spürt man das ganz deutlich. Sie sagt 3 Jahre nach der Tat: Täter, es läuft wirklich frei rum. Ich habe Angst, wenn ich abends nach Hause gehe, ich habe Angst. Ich habe auch 2 Kinder, ich habe auch Familie. Wir haben wirklich Angst.